Aufgabe 6a. Wie ist Ihr Familienname bitte? Wie bitte? Ja, wie heißen Sie? Ah, ich heiße Ana Pereira Veloso. Vorname Anna, Familienname wie schreibt man das? Pereira Veloso. So? Pereira Veloso? Nein. Pereira mit A und Veloso mit V. Richtig so? Perfekt. Aha. Wohnort? Wo wohnen Sie denn? Müllerstraße 12, 63450 Hanau. Gut, Wohnort Hanau. Postleitzahl 63450. Adresse Müllerstraße, Hausnummer 12. So, Ihre E-Mail-Adresse bitte? a-pereira@web.de. Super, danke. Und Ihre Herkunft? Woher kommen Sie? Mein Land, ja? Ich komme aus Brasilien, aus Fortaleza. Oh, schön.